Viertes Kapitel: Künstliche Tatsachen und künstliche Probleme. Wir können dieses Kapitel nicht besser beginnen als mit der Erzählung einer Wagner-Anekdote. Ich habe sie schon einmal in Fälschung der deutschen Geschichte angeführt. Glasenapp berichtet in seiner Wagner-Biografie Folgendes: Als die Gesellschaft in den schattigen Alleen des Parkes sich erging, machte der Meister seinen Begleiter, einen gelehrten Naturforscher, auf eine zu Häupten einer Säule befindliche Glaskugel aufmerksam, die sonderbarerweise oben kalt und unten warm anzufühlen war. Der Naturforscher hielt ihm einen erläuternden Vortrag über Strahlenbrechung. Als er zu Ende war, habe Wagner lachend gesagt: »Fehlgeschossen, Herr Doktor! Ich habe einfach die Kugel umgedreht, sodass die von der Sonne erhitzte Seite nach unten kam.« Diese hübsche Anekdote kann uns als Scheinwerfer dienen, mit dem wir die wissenschaftliche Situation in der Papyrologie und Pergamentologie beleuchten. Indem Wagner die Kugel drehte, schuf er eine bestimmte und sonderbare Situation, eine neue Tatsache. Jedoch war diese Tatsache keine natürlich entstandene, es war eine künstliche, im wahren Sinne des Wortes eine verdrehte Tatsache. Und das Problem, mit dessen Lösung der Doktor sich abmühte, war ein künstliches Problem. Der gelehrte Naturforscher ging, wie es die Grundforderung aller Wissenschaft verlangt, von einer unzweifelhaften Tatsache aus: jene Kugel war wirklich unten warm. Tatsachen muss man anerkennen und versuchen zu erklären. Das tat der Herr Doktor auch redlich, ohne zu merken, dass er hier mit einer künstlichen Tatsache hinters Licht geführt wurde. Er benahm sich übrigens in allem als Mann vom Fach, so auch darin, dass er nicht daran dachte, sich über die komische Tatsache zu wundern. Im Allgemeinen wundern sich nämlich gelehrte Leute in Sachen ihres Faches prinzipiell nicht leicht, was sich, wie man sieht, verhängnisvoll auswirken kann. In jedem sich Verwundern schwingt immer ein Anteil Skepsis mit und signalisiert dem betrachtenden Wissenschaftler: Vorsicht! Besonders die Vertreter der historischen Disziplinen, zumal wenn das Material die alte Geschichte betrifft, sollten bei Untersuchungen, die sich auf die Echtheit des Überlieferungsstoffes erstrecken, die Mahnung zur Skepsis nicht überhören. Es ist aber nicht damit getan, nur im Kleinen und Einzelnen die gewöhnliche Vorsicht walten zu lassen. Notwendig ist, und zwar in jeder Wissenschaft, von Zeit zu Zeit eine konsequent bis ins Zentrum vorstoßende skeptische Betrachtung der Kardinaltatsachen. Auch Riesenkugeln können von mächtigen Händen listig gedreht sein. Wagner handelte aus scherzhafter Laune, als er einen belanglosen Gegenstand in eine andere Lage brachte. Er hat dann auch sogleich freimütig dem Herrn Doktor die Augen über die Künstlichkeit der Situation geöffnet. Wie aber, wenn einst in vollem Ernst und aus schwerwiegenden Gründen künstliche Generaltatsachen von allerhöchster Bedeutung geschaffen wurden und die geheimen Manipulatoren alle Ursache hatten, für immer Stillschweigen über die Aktion zu bewahren? Dann kann es geschehen, die Papyrologie bietet uns ein schönes Beispiel und Schauspiel, dass allzu vertrauensselige Gelehrte sogar im Kollektiv auf den Schwindel hereinfallen. Der Leser ist nun vorbereitet, um mit gespannter Aufmerksamkeit an die Riesenkugel der papyrologischen Wissenschaft heranzutreten. Es ist zweckmäßig, dass wir uns erst einmal 30 Jahre zurückversetzen. Wir wollen zur Kenntnis nehmen, was damals die Gelehrten dieses Faches im Hinblick auf die Kardinaltatsachen ihrer Disziplin beobachteten und welche Erklärungen sie zu bieten hatten. Es handelt sich bereits erstens um das Thema die Erhaltung antiker neutestamentlicher Papyri. Vor Eintritt in die Diskussion sei erneut darauf hingewiesen, dass wir uns vorläufig und wider besseren Wissens auf den methodischen Standpunkt stellen, Jesus und die Urchristen seien Gestalt der Geschichte. Um beurteilen zu können, was an Papyri neutestamentlichen Inhaltes erhalten blieb, wird es gut sein zu hören, was wohl überhaupt in den ersten Jahrhunderten vorhanden war bzw. vorhanden gewesen sein müsste. Darüber finden sich in der alten Überlieferung selbst manche Andeutungen. Es soll schon in frühester Zeit in den Gemeinden an christlicher Literatur kein Mangel geherrscht haben. Es ist auch selbstverständlich, dass bei dem Charakter des Christentums als Geschichts- und Buchreligion in allen Gemeinden authentische Schriftzeugnisse über das Evangelium zur Hand hätten sein müssen, um in der Katechese und Predigt als Glaubensgrundlage zu dienen. Ohne die Evangelien und die Briefe des Paulus konnte keine Gemeinde ein wahres Glaubensleben entfalten. Und nicht nur von Amts wegen musste man auf Beschaffung und Erhaltung der Heiligen Schriften bedacht sein, auch mancher Christ fühlte als Privatperson das Bedürfnis, für sich eine Abschrift herstellen zu lassen. Wie wir uns erinnern, soll ja auch das Johannesevangelium bereits um das Jahr 120 in Ägypten abgeschrieben worden sein. Die anderen Evangelien und die Briefe der Apostel waren natürlich von Anfang an nicht minder in der Christenheit begehrt und verbreitet. Somit müsste angenommen werden, dass etwa um das Jahr 300 neutestamentliche Literatur auf Papyrus in reicher Fülle vorhanden war und auch sorgsam gehütet wurde. Wir stellen jetzt die Frage, indem wir uns etwa 3 Jahrzehnte zurückversetzen: Was ist von der großen Masse biblischer Papyri aus den ersten 3 Jahrhunderten erhalten geblieben? Antwort: Es blieb nichts oder so gut wie nichts erhalten. Da gerade ein Papyrologe mit uns vor der großen Kugel steht, bitten wir ihn um eine Erklärung für diesen völlig negativen Befund. Dass keine neutestamentlichen Papyri aus so früher Zeit erhalten blieben, habe mehrere Ursachen, entgegnet der Herr Doktor. Man dürfe erstens nicht vergessen, dass durch die Verfolgungen viele christliche Literatur zugrunde gehen musste. Diese Erklärung will uns einleuchten, aber da wir selbst auch über die papyrologische Gesamtsituation unterrichtet sind, fällt uns etwas Wichtiges ein. Wie kommt es denn, Herr Doktor, dass auch von der sehr beträchtlichen Masse der literarischen Papyri, von den auf Papyrus überlieferten Werken der griechisch-römischen Dichter, Philosophen, Historiker, so wenig aus den ersten 3 Jahrhunderten erhalten blieb? Die papyrologischen Entdeckungen der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts brachten fast durchweg urkundliches Material, Dokumente aus dem täglichen Leben, ans Licht. Nur vereinzelt traten dann literarische Stücke, vor allem Bruchstücke von Homers Ilias, auf. Erst 1880 hörten wir von Fragmenten des Aristoteles. 1905-1906 förderte man Bruchstücke von Euripides, Sophokles, Demosthenes, Pindaro und anderen zutage. Alles in allem ist die papyrologische Ernte auch heute noch kläglich. Und erst als biblische Fundstücke sich einstellten, meldeten sich auch literarische Fragmente an. Es bestand doch wirklich nicht die geringste Gefahr, dass solche weltlichen Rollen von der Behörde systematisch vernichtet werden konnten. Die Angelegenheit sei allerdings merkwürdig, antwortet unser Fachmann, gibt dann aber zu verstehen, die eigentliche, tiefere Ursache des Verlustes der antiken Papyrus-Schriftstücke sei in einem anderen, schwerwiegenden Umstände zu suchen, und nun erfahren wir: Der Verlust so vieler alter Papyri erklärt sich aus der Beschaffenheit des Schreibstoffes. Alter Papyrus wird bei Trockenheit brüchig und beginnt bei Feuchtigkeit zu faulen. So ist bei normalen klimatischen Verhältnissen eine lange Lebensdauer der Papyrus-Handschriften nicht zu erwarten. Jetzt, lieber Leser, führen wir einen berühmten Satz an, indem wir uns von Kenyon das Generalaxiom der papyrologischen Wissenschaft verkünden lassen. Nur in einem einzigen Lande waren die Umstände ihrer Erhaltung günstiger. Um welches glückliche Land handelt es sich? In Ägypten, südlich des Delta und jenseits des Überschwemmungsgebietes des Nils, ist das Klima so trocken, dass Handschriften, die im Boden liegen, zwar sehr brüchig werden, aber im Übrigen nahezu unbeschränkt lange erhalten bleiben. Eben in Ägypten sind nun in den letzten Jahrzehnten große Mengen von Papyri gefunden worden.